bist rot. In allen Schiffen spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, warte nur. Beide, beide, beide to